D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Gut, dass es bei uns heute nicht ganz so heiß ist. Hallo bei einer Stunde Netzbasteln. Heute aus einem alten Wohnmobil von einem alten Ziegeleigelände irgendwo im Norden von Berlin. Ungefähr eine Stunde fährt man dahin. Mein Name ist Moritz Metz. Schön, dass ihr zuhört. Und bei unserer Bastelmaker- und DIY-Sendung berichten wir heute vom Chaos Communication Camp. Was das ist, nämlich ein Zeltlager für Hacker und was hier alles passiert und was man hier alles auch in der Luft an Funkfrequenzen empfangen kann, dazu gibt's gleich mehr. Hallo bei einer Stunde Netzbasteln. Die Links gibt's auf dradiowissen.de. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Coastal Love von Hahn. D-Radio Wissen. Das Gelände einer ehemaligen Ziegelei in der Nähe von Berlin. Wie gesagt, da sind wir gerade hingefahren bei einer Stunde Netzbasteln. Hallo nochmal, mein Name ist Moritz Metz und wir senden heute vom Chaos Communication Camp, einem Zeltlager für Hacker, das eigentlich erst morgen beginnt, oder? Warum seid ihr jetzt schon da mit der Gabel im Mund? Weil wir es können. Weil wir es können. Ich glaube, ziemlich viel geht hier nach dem Motto, weil wir es können. Was kannst du alles? Warum bist du hier? Ich bin wegen der vielen Menschen hier, die hier sind. Ja? Das ist ein Schmelztiegel von technikaffinen Menschen. Man kann sich hier über Sicherheitsthemen informieren, über digitale Selbstverteidigung, ganz aktuelles Thema. Und ja, davon kann ich hier ganz, ganz viel mitnehmen. Das ist Tobi, unser Nachbar auf dem Gelände hier. Wir stehen, wie gesagt, auf dem alten Gelände von dieser Ziegelei. Da gibt es einen Hafen, es gibt Kräne und wir sind mit unserem alten Wohnmobil, einem Hümermobil aus den 80er Jahren, dem Hüwagen, hier hingefahren und parken hier und versuchen jetzt gerade über Internet zu senden. Ich laufe jetzt gerade das Kabel entlang, so lang wie das Mikrofonkabel ist. Hey guys, hello. Hey, hello. Would you like to come here, because my cable is too short? Hier sind insgesamt 5000 Hacker. Morgen geht das Festival richtig los. So, where do you guys come from? Hello, we're a bunch of friends from Romania. From Romania, and you came all the way here. Why did you come here? Well, this isn't our first time here. We've been attending CCC events since 2011, and we really like the environment and the people here. So, we keep coming back. Also er mag das hier, die Menschen und die Gegend und das ist auch nicht sein erster Besuch bei einem Event vom Chaos Computer Club, der das Ganze hier veranstaltet. Dieses Camp gibt es nur alle 4 Jahre, das gab es also vor 4 Jahren zum letzten Mal. So, have you been here last time? Okay, you show me your T-shirt. So. Yeah, so I've attended my first camp in 2011 and then we've attended each Congress and we've also been to OHM. So... Ja, Sie waren auch auf dem, thank you, auf dem Hacker Festival in Amsterdam. Das ist so eine ähnliche Veranstaltung. Und wie gesagt, soweit das Auge reicht, hier in alle Richtungen. Wohnmobile, Busse und vor allem Zelte und Pavillons, wo Leute gerade Nudeln essen. Guten Appetit. Jetzt gehe ich mal wieder zurück in unser kleines Wohnmobil, weil da sind die beiden Gäste unserer heutigen Sendung. Hallo, schön, dass ihr da seid. Zack und RF Guy. Hallo. Ja, hallo. Das sind natürlich eure Hackernamen und jetzt gucke ich mal auf die Uhr und ihr seid heute da, weil ihr ein bestimmtes Gerät erfunden habt oder beziehungsweise gebaut habt und programmieren könnt, mit dem man alle möglichen Funkwellen hier auf dem Chaos Communication Camp empfangen kann. Dazu gleich mehr, aber erstmal, ihr seid jetzt schon seit über einer Woche auf dem Gelände, oder wie? Ja, ich bin schon seit dem 2. hier im Aufbau beschäftigt und halt auch jetzt hier mit dem Radio. Der Zack ist, glaube ich, gestern gekommen. Vom Chaos Computer Club München. Das sind viele so lokale Chaos Computer Club, wie sagt man da, Vereine da? Ja, das sind Vereine, damit sie halt die lokale Struktur hat. Der ist ja nicht abhängig von irgendeiner Zentrale, sondern jeder macht das einfach nur vor Ort für sich. Ja. Und dann gibt es hier so die unterschiedlichsten Projekte von Leuten, die irgendwelche Blitze generieren und Leute, die Roboter bauen, 3D-Drucker, Drohnen. Also es ist wirklich ein richtiges Paradies für Maker. Und hier bei einer Stunde Netzbasteln beschäftigen wir uns heute vor allem mit diesem Radio. Das ist mit 1 geschrieben, anstatt einem I, und Zack und Elfgar zeigen das gerade, halten das hoch in die Luft. Das ist so groß wie vielleicht 2 Kreditkarten oder wie so ein Reisepass. Ist eine Platine in Blau mit vielen verschiedenen Anschlüssen daran und einem kleinen Bildschirm oben links. Und das Ganze ist angelehnt von der Form an ein altes Radio. Das war Absicht, als ihr das gemacht habt, oder? Das ein bisschen aussieht wie ein Radio. Nee, das Design war wieder so eine Sache, die man sich erst keine Gedanken gemacht hat. Und einer unserer Mitstreiter hat dann halt einfach ein Radio gezeichnet. Ja, und dann ist es dann auch geblieben. Okay. Gleich erfahren wir mehr zu diesem Gerät und was man damit alles Fantastisches machen kann, weil das ist wirklich eine ganz besondere Technologie, die man früher vielleicht auch schon gerne gehabt hätte. Mücken und WLAN, Zeltlagerstimmung und irgendwelche Server, die irgendwo stehen. Wie geht das zusammen? Das geht zusammen auf dem Chaos Communication Camp, dem Zeltlager, das der Chaos Computer Club alle 4 Jahre in der Nähe von Berlin ausrichtet. Zumindest die letzten Male waren da. Ihr wart auch dort? Ja, selbstverständlich. Ja. War ich auch die letzten Jahre immer da. RF-Guy ist das, ein sozusagen Hacker. Und was ist eigentlich dein richtiger Beruf? Mein Beruf ist eigentlich ein Diplom-Ingenieur in der Hochfrequenztechnik und mache Rundfunksender. Okay, und für dich ist das hier was Besonderes, weil man hier dann mal, ja, auch mehr rumprobieren kann, oder was ist das? Ja, auch das Flair steht halt unheimlich viel mit. Man findet viele tolle Leute, die tolle Projekte machen, man trifft sich, man geht einfach durch das Camp und sieht tolle Leute und auf einmal hat man da 3 Stunden mit jemand geredet und eigentlich wollte man sich noch was zu essen holen oder so. Ja. Das ist, man fühlt viel gleichgesinnt. Und du bist auch schon eine Woche da. Sek, du machst auch sowas Technisches wahrscheinlich als Beruf, oder? Nein, ich arbeite in der IT, bin meine Security-Consulting-Firma angestellt und mache eigentlich eher langweilige Dinge und kümmere mich darum, dass die IT läuft und sowas. Für alle ist dieses Zeltlager eine große Herausforderung und ein großer Spaß, weil man eben Sachen aufbauen kann. Wenn man sieht, was hier die Leute alles für Infrastrukturen errichten, um Internet zu haben. Es gibt hier aber auch einen kleinen Fernsehsender. Man kann mit seinem Computer Fernsehen gucken. Die Vorträge, die gehalten werden. Es gibt hier einen Radiosender. Es gibt auch sogar einen DAB-Radiosender, so wie ich das erfahren habe. Also das gleiche, die gleiche Technik, wie die Radio Wissen sendet. Und es gibt also unfassbar viel. Der Camp beginnt ja erst offiziell morgen und es wird immer noch mehr aufgebaut. Und heute um 22 Uhr werden die ersten Radio-Badges verteilt. Ein Badge ist ja eigentlich immer nur so ein Namensschild, was man um sich hängen hat. Das Namensschild, was ihr um euch hängen habt, oder das Badge, ist ein bisschen größer und leuchtet. Das ist, wie gesagt, die Software-Defined Radio. Vielleicht müssen wir erstmal erklären, was ein Software-Defined Radio ist. Ja, ein Software-Defined Radio nimmt halt viel der Modulation, Demodulation des Signals, wird halt auf der Software-Seite gemacht. Also ein SDR heißt Software-Defined Radio. Das heißt, es werden die HF-Daten quasi in digitale Daten umgewandelt und der restliche Prozess wird komplett in einem Software-Tool wie GNU-Radio hier in diesem Fall. Dann kann man sich quasi seinen Empfänger oder Sender aus verschiedenen Blöcken zusammenklicken und es hat eine Flexibilität, die man mit einem komplett Hardware-designten Radio wie früher nie erreichen könnte. Also früher, wenn man einen Radiosender hatte, dann hatte der ganz viele Spulen und Röhren und alles Mögliche drin und sehr viel Technik oder auch bei einem Empfänger. Und heute kann man das alles mit so einem kleinen Chip machen. Man kann damit in ganz verschiedenen Frequenzbereichen senden und empfangen. In welchem Bereich ist jetzt dieses Badge unterwegs? Dieses Badge geht etwa von 50 MHz bis 4 GHz, deckt also den kompletten Rundfunkbereich, Sprachkommunikationsbereich, Mobilfunkbereich, alle diese interessanten Frequenzen komplett ab. Das ist, wie gesagt, eine Platine, die heute jeder der Besucher auf dem Chaos Communication Camp mitbekommt. So ein Ding hat früher immer ziemlich viel gekostet, oder? Das ist eine relativ neue Entwicklung, dass so ein Software-Defined Radio einfach für Besucher einer Veranstaltung ausgegeben werden kann. Ja, also früher, so lange gibt es Software-Defined Radio noch gar nicht, weil die Technik halt auch einfach große Schritte gemacht hat in der Vergangenheit. Und wir haben jetzt hier die Idee gehabt, für das Camp dieses Software-Defined Radio als Badge zu machen und haben von ein paar Firmen relativ großzügige Sponsoring-Angebote bekommen, indem sie uns einfach Chips zur Verfügung gestellt haben und Bauteile. Und dadurch war es möglich, das halt in einen preislichen Rahmen zu bekommen, so dass man sich das als Veranstaltung leisten kann, das an die Teilnehmer auszugeben. 200 Euro mindestens kostet das der Zugang zu dieser Veranstaltung. Die geht, wie gesagt, von morgen bis Sonntag offiziell. Und ist sehr vieles geboten und man kriegt eben dieses Gerät dazu. Jetzt war das früher noch nicht so richtig möglich. Heute kann man das machen. Was sind so zum Beispiel Anwendungen, auf die ihr euch jetzt hier auf dem Camp am meisten freut? Ja, erstmal ist natürlich ein Spektrumanalyzer möglich. Ich kann mir halt das Spektrum, wo was ist. Ich sehe dann halt einfach eine Nadel dort im Spektrum und gehe einfach drauf und schaue mir, was da läuft und kann das dann halt auch einfach hören, schauen, was ich kann Funkfernbedienungen anschauen, ich kann mir WLAN anschauen. Ich habe so viele Möglichkeiten zu testen. Ich kann neue Modulationsverfahren probieren. Ich kann diverse Sachen fernsteuern. Es lässt sich halt alles mit ein paar Software-Modulen auch für den Laien eigentlich sehr bequem zusammenklicken. Das probieren wir gleich mal aus. Sek, du hast hier so eine Funksteckdose, wie man sie für 5 Euro im Bauhaus, im Baumarkt kaufen kann, mitgebracht. Die lässt sich damit auch schalten, weil, wie gesagt, dieses Gerät, dieses Radio mit einer 1 statt dem I, das kann in alle Frequenzbereiche empfangen und senden. Und um das geht es heute bei einer Stunde Netzbasteln. So, was passiert hier jetzt gerade? Wir hören Radio mit dem Radio. Badge, das kann, nachdem es auf allen Frequenzbereichen empfangen kann, auch natürlich im normalen FM-Bereich empfangen und kann einfach auch als normaler Radioempfänger dienen. Es gibt jetzt hier auf dem Camp lokal ja einen Radiosender und dann können wir kurz reinhören. Das heißt, der Prototyp läuft schon alles damit. Okay, da wird gerade auch über das ähnliche Thema geredet, wie auf dem lokalen Radiosender auf dem Chaos Communication Camp 2015, in dem wir heute bei einer Stunde Netzbasteln live, von dem wir live senden aus einem alten Wohnmobil. Und Zack, der ist einer der beiden, der drei Gäste, der hält gerade dieses Radio-Badge in der Hand, dieser Chip, diese Platine, so groß wie zwei Zigarettenschachteln oder so, so groß wie ein Reisepass, der kann Funkfrequenzen empfangen und senden, und zwar nicht nur irgendwelche, sondern fast alle. Jetzt hast du da eine Software auf deinem Computer, darf ich mal einen Blick auch ein bisschen mit drauf werfen? Die heißt GNU Radio und mit der kann man, das sieht jetzt wahnsinnig kompliziert aus, mit der kannst du einstellen, dass jetzt hier FM im Radio empfangen werden soll. Genau, also ich sage einfach der Badge, ich möchte auf einer bestimmten Frequenz, in dem Fall sind das 98,3 MHz, die Daten empfangen, die da über den Äther gehen, und dann kann ich in diesem Programm, das heißt GNU Radio Companion, mir aus Blöcken zusammenstellen und sagen, ich möchte mit den Daten, die da gesendet werden, halt muss ich erst ein wenig filtern und dann muss ich halt eine FM-Demodulation machen, also den Radioempfang, und dann kann ich mir in Blöcken zusammenstellen und miteinander verbinden und dann kommt am Schluss halt einfach hörbares Audio heraus. Das heißt, das ist eigentlich noch eine relativ analoge Sache. Es gibt ja manchmal sogar irgendwelche Teller oder irgendwelche Waschen oder Toaster, die Radio empfangen. Sowas kann ja manchmal vorkommen, oder? Ja, also natürlich. Das war früher beim AM-Rundfunk. Da hat eigentlich irgendwie eine kleine, sag mal, Halbleiterstrecke gereicht, um das zu demodulieren. Dann hat man wirklich aus dem Kaffeetopf dann auf einmal Radio gehört, wenn der Sender sehr stark war. Das ist bei FM natürlich nicht der Fall. Aber im Prinzip, analoges Radio lässt sich relativ leicht demodulieren. Und sozusagen entschlüsseln. Jetzt ist dieses Gerät aber in der Lage, noch viel mehr zu machen. Also man könnte damit wahrscheinlich auch Satellitensachen empfangen. Ging das auch? Ja, wir haben im letzten Jahr ein bisschen damit experimentiert. Es gibt ein Satellitentelefoniesystem, das heißt Iridium. Das ist von Motorola aus den 90ern. Relativ alt, das halt aufgrund seines Alters auch ziemlich unverschlüsselt ist, und die Satelliten senden ihre Daten halt runter auf die Erde und die sind auf in dem Fall 1,6 Gigahertz ungefähr, und das kann das Radio natürlich genauso empfangen. Mhm. Da ist halt nur weniger Dokumentationen vorhanden, das muss man sich dann halt erarbeiten, aber im Grunde genommen kann ich alles, was in dem Frequenzbereich von dem Radio liegt, auch empfangen. 50 bis 4000. Genau. Und jetzt, wie sieht das denn aus? Also ist dieser Funkfrequenzbereich, wenn man den sich so anguckt, ist da eher Stau? Ist da eher richtig viel los in der Luft die ganze Zeit und wir kriegen es gar nicht mit? Oder können wir uns sowas auch angucken? Also so ein allgemeines Spektrum von was für Funkwellen gerade in der Luft sind? Ja, das ist das Schöne an einem SDR. Ich sehe halt schon mal einen relativ großen Ausschnitt. Ich kann mir da einen 20 MHz breiten Bereich auf einmal anschauen. Frequenzen werden zugewiesen, das heißt, wir wissen schon, wo was liegt. Natürlich herrscht Frequenzknappheit, gerade Mobilfunk, und da sieht es dann schon recht voll aus in Großstädten. Wäre hier in dieser Gegend wahrscheinlich eher weniger. Das heißt, man könnte auch damit Mobilfunk empfangen, theoretisch, aber man müsste es dann erst wieder dechiffrieren, weil es verschlüsselt ist. Ja, der GSM zum Beispiel kann man damit empfangen, und der Krypto ist ja schon seit längerem gebrochen. Also das heißt, Handytelefonate könnte man damit abhören, wenn man wüsste wie, weil diese Verschlüsselung haben ein paar findige Hacker zum Beispiel auch, kommen die aus Deutschland, Harald Welte und so weiter. Carsten Null haben das, glaube ich, haben damit angefangen. Aber es gibt viele Hacker auf der Welt, die dann angefangen haben mit solchen Werkzeugen, die ja jeder kostenlos runterladen kann, weil sie Open Source sind, damit weiter sowas zu machen, ne? Ja, die haben halt damals ein günstiges Handy genommen. Mittlerweile ist das SDR-Technik so weit fortgeschritten, dass man das eigentlich nicht mehr braucht. Aha. Und die eigentliche Demodulation des digitalen Signals, das macht man damit. Und dieses Datensignal, was dann rausfährt, das muss man dann halt auch entsprechend entschlüsseln. Ja. Aber zum Beispiel so SMS-Dienste und Ähnliches ist teilweise gar nicht verschlüsselt. Okay, das heißt, mit diesem Gerät könnte man auf dem Chaos Communication Camp auch eventuell Handykommunikation abhören. Es gibt ja auch so Funkgeräte von den Helfern, die hier machen. Deins blinkt hier manchmal ein bisschen. Du hast es ausgeschaltet. Dieses Handfunk Gerät, könnte man damit auch hören mit dem Gerät? In der Theorie ja. Wir haben es noch nicht probiert, aber es ist auch nur ein digitales Modulationsverfahren in dem Fall. Auf einer bekannten Frequenz. Ich kann es auf jeden Fall empfangen und demodulieren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt über dieses Konkrete nicht, was es für eine, ob es irgendeine Verschlüsselung benutzt. Aber wenn es kein, einarbeiten. Da muss man sich dann halt anschauen, aber es sollte im Prinzip kein Problem sein. dass man das tut? Ja, wir nutzen ja ein ganz normales, das heißt DMR, das ist ein ETSI-Standard, das ist ein ganz normales digital genommenes Funkverfahren und da gibt es natürlich auch entsprechende Blöcke in GNU-Radio, wo man es einfach zusammenklickt und dann kann man das auch sofort hören. Ja. Polizeifunk, Flugfunk, solche Sachen sind wahrscheinlich auch möglich, aber zum Teil eben dann auch nicht legal, weil die ja dann irgendwie geschützte Frequenzbereiche sind. Gibt es auch die Möglichkeit, kann man auch Mikrowellen hören? Also wenn jetzt jemand seine Mikrowelle hier in seinem Wohnmobil anmacht, falls der eine hat? Ja, das geht natürlich. Und nochmal als Hinweis, also man kann natürlich Tetra empfangen, das ist auch ein genormtes Verfahren. Natürlich ist das verschlüsselt, das ist natürlich dann wieder eine andere Ebene, aber vom technischen Verfahren her kann man diese Funkdienste alle empfangen. Wenn sie verschlüsselt sind sie halt verschlüsselt. Ja. Auf dem Chaos Communication Camp, dem Zeltlager des Chaos Computer Club in der Nähe von Berlin, im Norden von Berlin, senden wir heute eine Stunde Netzbasteln live. Und bei mir zu Gast sind RF Guy und Zack. Die beiden sind Entwickler und haben dieses Radio Badge gebastelt, ein Gerät, mit dem man alle Funkfrequenzen empfangen und senden kann. Ihr kennt sie und sie sind überall und wir kommen heutzutage nicht mehr ohne sie aus. WLAN, Mikrowellen, Handy, Telefonate und Radio natürlich auch. Hier ist die Radio Wissen, eine Stunde Netzbasteln und wir probieren heute das Radio Badge aus. Das ist ein kleines Gerät, das alle möglichen Funkfrequenzen empfangen und senden kann und das jeder Teilnehmer des Chaos Communication Camps hier im Norden von Berlin geschenkt bekommt, beziehungsweise er muss natürlich erstmal den Eintritt zahlen für die Veranstaltung. Es geht auch günstiger. Es gibt so einen Mini-USB-Stick, den kann man sich bei eBay für 5 Euro kaufen, Zack. Ja, das nennt sich RTL-SDA, da ist ein Realtek-Chip drin. Das ist eigentlich zum DVB-T-Empfangen gedacht gewesen, kann aber mit passender Software auch als Software-Defined Radio dienen, kann aber allerdings nur empfangen, aber für den Preis für ungefähr 5 Euro auf eBay ist es, oder auch vielleicht 10 Euro, ist es unschlagbar, wenn man in das Gebiet einfach mal einsteigen möchte. Das ist ein gutes Beispiel für diese Hackerkultur. Das sind eigentlich ganz einfache Geräte, die rausgehauen werden. Das Deutschlandradio hat von denen 100 verschenkt auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung, weil man damit auch dieses DAB empfangen kann, über das ihr uns vielleicht gerade bei die Radio Wissen hört, also der neue digitale Rundfunk, der die Zukunft ist, wie manche finden und der auch echt sehr, sehr praktisch ist. Ich kann euch ein DAB-Radio natürlich empfehlen und mit diesen Sticks kann man das eben auch empfangen und die sind aber eben dann gehackt worden. Leute haben die Treiber dafür rausgefunden und haben dann da Software dafür programmiert, dass man mit diesem Stick und mit vielen anderen, die eben diesen gleichen Chip drin haben, dann auch alle möglichen Frequenzen zumindest empfangen kann. Jetzt kann dieses Radio Badge, was wir hier auf dem Chaos Communication Congress Camp ausprobieren, nicht nur das, sondern es kann auch... Es kann auch senden. Das ist der große Unterschied. Das macht es auch ein bisschen teurer. Damit kann ich in dem ganzen Frequenzbereich auch quasi beliebiges senden. Wir könnten jetzt hier in unserem Wohnmobil so einen Piratensender Powerplay zum Beispiel machen. Ja, können wir. Allerdings ist die Ausgangsleistung von dem Gerät deutlich geringer. Also nach 5 Metern oder 10 Metern ist dann schon wieder Schluss. Ja, also das wäre sogar fast noch im legalen Bereich eines FM-Transmitters. Wir könnten aber auch hier theoretisch einen kleinen Fernsehsender aufmachen. Wenn man noch einen analogen Fernsehsender hätte, könnte man das vielleicht empfangen. Und du kannst damit, das ist jetzt auch so ein kleiner Hack, so eine Steckdose an- und ausschalten. Das will ich jetzt mal sehen. Das sind, wie gesagt, so kleine Teile, die man im Baumarkt kaufen kann. Kosten, ich weiß nicht, 30 Euro? Funksteckdosen. Ich habe sie sogar schon mal für 12 Euro gesehen. Üblicherweise so Fernbedienungen mit 8 Knöpfen drauf. 4 zum Einschalten, 4 zum Ausschalten. Für verschiedene Steckdosen kann man seine Heimbeleuchtung regeln. Kann ich beliebige Geräte anschließen, meinen Fernseher, eine Lampe, was auch immer ich will, einen Kaffeekocher und kann die dann halt von irgendwo ein- und ausschalten. Die verwenden ein Frequenzband bei 433 MHz normalerweise und es ist ein relativ simples Verfahren, weil die müssen ja auch billig sein und auch die kann ich natürlich mit dem Radio-Badge emulieren, also das gleiche senden, was die Fernbedienung sendet und damit diese Steckdosen ein- und ausschalten. Diese Steckdosen, wir gucken jetzt wieder auf deinen Rechner drauf, da hast du jetzt hier in deinem GNU Radio Companion, das ist dieses Programm, wir können ja nochmal den Link dazu twittern, falls euch das alles interessiert, sowieso mal kurz der Hinweis auf Twitter, Netzbasteln heißen wir da, da gibt es auch ein Foto von unserem Wohnmobil und vom Radio Badge, glaube ich auch, und von unseren Gästen und da kannst du jetzt nur auf den Knopf drücken und ich halte so lange, du drückst auf den Knopf und ich halte das Mikrofon an diese Steckdose, okay? Okay. Moment, so, diese Steckdose ist hier unten dran und jetzt los. Ein kleines Klicken. Und wenn man das jetzt auf dem Frequenzband ansieht, da sieht man so ein Bild, wo man immer die verschiedenen Funkwellen sieht. Was sieht man da jetzt drauf? Genau, also die Signale, wie sehen die aus? Der sendet halt diesen Code, um das einzuschalten, jetzt kontinuierlich die ganze Zeit, falls es beim ersten Mal nicht funktioniert, damit es gleich weitergeht, weil dieses Badge nicht besonders gut geschirmtes und auch das jetzt hier nur schnell mal eben zusammengebaut ist, sendet das leider auf anderen Frequenzen auch noch ein bisschen mehr. Deswegen schalten wir es auch gleich wieder aus, um niemanden zu stören. Gut, dass wir hier so weit draußen sind, irgendwo in der Pampa, weil hier ist dann auch funkmäßig ein bisschen weniger los als in der Stadt. Oder wie ist das, wenn man das analysiert? Natürlich. Viele Geräte in den verschiedenen Haushalten senden was, auch wenn sie eine Abnahme haben und eigentlich keine Störungen verursachen. Man sieht immer irgendwas. Das ist natürlich, wenn man weiter weg ist von der Zivilisation, besser. Wobei hier auch jede Menge Zivilisation ist. Wie ist es denn, also wie zivilisiert sollte man sich mit diesem Ding, was heute ab 22 Uhr ausgegeben wird an die Besucher, denn verhalten? Also man kann damit ja schon auch ganz schön viel stören. Man könnte da ja auch, allerhand Quatsch auch machen. Gut, das ist halt nur eine begrenzte Ausgangsleistung. Also der Schaden, den man anrichten kann, also Schaden ist übertrieben, den Störfaktor ist nicht so groß. Aber natürlich kann ich das Ding neben einen Laptop legen und dann verhindern, dass er sich zum Beispiel ins WLAN einbucht, wenn ich will. Aber ich kann auch heutzutage in China einen Handystörsender kaufen für irgendwie 100 Euro und damit auch jede Handykommunikation anbieten. Ja. Das ist natürlich nicht legal. Also das ist auf die eine wie die andere Weise nicht legal. Aber es ist auf jeden Fall ein Paradies für Hacker, so Gerät, oder? Also da kann man richtig, also ich bin gespannt darauf, was jetzt hier alles passieren wird. Ja, also wir haben morgen einen Vortrag, wo wir die Teilnehmer ein bisschen heranführen wollen und hoffen, dass die Teilnehmer dieses Camps viele coole Dinge tun, weil das ist ja der Gedanke daran, viele davon unter das Volk zu bringen, damit die Leute auch tolle Sachen damit machen können. Ja, also das war Zack, einer der Initiatoren dieses Gerätes, könnte man das so sagen. Du hast das auf jeden Fall mitentwickelt. Vielen Dank. Ich habe es mitentwickelt. Ja, und das war bestimmt gar nicht so einfach. Vielen Dank für das Gerät und vielen Dank, dass du jetzt gerade hier warst. Ja. Wir reden gleich bei die Radio Wissen noch mit einem, der Aluhüte baut. Also eigentlich genau das Gegenteil, der die Frequenzen nicht ausstrahlt und empfängt, sondern sie eigentlich eher abschirmen will. Also nochmal vielen Dank, Zack. Hören zu dritt Netzbasteln auf die Radio Wissen per DRB im Auto irgendwo in Norddeutschland auf dem Weg zur CCC 15, zum Chaos Communication Camp 2015, eine Sendung über das Radio Badge. Genau, das stimmt. Hallo Flo, der hat uns bei Twitter genau das geschrieben und jemand anders schreibt, ob wir vielleicht auch was über Freifunk machen können. Das haben wir schon gemacht. Die Links dazu gibt es auf netzbasteln.de. Da waren wir mit Elektra Wagenrad zugange und haben ein Freifunknetz aufgebaut. Heute geht es vor allem um die Funkwellen ganz generell, die man mit diesem Radio Badge, was hier jeder auf dem Chaos Communication Camp, dem Hackerzeltlager, geschenkt bekommt, empfangen kann und senden kann. Und einer, der das total blöd findet, ist Aram Bartol. Du hast einen Aluhut auf. Hallo. Ja, hi, hallo. Aram Bartol, also ich beschreibe nochmal, du hast so eine Art Schallplatte auf dem Kopf und dann nach oben ein Zylinder aus Blech. Ja, das klingt ist auch richtig. Die erste Version, beziehungsweise schon die zweite Prototypenversion der Aluhüte, die ich hier bauen will und auch als Workshop anbiete. Jetzt klingelt mein Telefon. Jetzt sagt dir wahrscheinlich jemand, du bist im Radio. Das musst du eigentlich gar nicht unbedingt wissen. Viel zu viele Funkwellen sind hier unterwegs. Hast du schnell weggedrückt. Man muss vielleicht das Ganze noch ein bisschen weiter von vorne erklären. Diese ganze Hacker-Veranstaltung hier ist ja nicht nur was, wo Leute programmieren und basteln oder Hardware machen, sondern es ist ja auch eine Art kulturelle Veranstaltung. Und es gibt ja Vorträge und es geht natürlich auch viel um diese ganze Landesverratssache mit dem Landesverratsvorwürfen gegen die Journalisten Markus Beckedahl und André Meister von netzpolitik.org und so weiter. Du bastelst jetzt hier so einen Aluhut und Aluhüte sind ja eigentlich immer so das Bild für die Leute, die diese Funkfrequenzen nicht empfangen wollen und sich deswegen Hüte aufziehen. Das sind auch so ein bisschen elektrosensible. Also warum baust du hier, warum bietest du Workshops an, dass man einen Aluhut baut? Naja, klar, das Ganze ist schon mit einem zwinkernden Auge. Ich habe jetzt einen Aluhut auf und alles ist gut. Ja, also ich bin total sicher, ich kann nicht mehr abgehört werden, es ist alles perfekt. Wir bewegen uns so ein bisschen in diese Richtung von, also viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, denen ist schon eigentlich alles egal. Dann gibt es ja die klassischen Aluhüte, ist ja wie ein Schimpfwort eigentlich auch. Früher waren ja viele auch hier in diesem Kreis sozusagen als Aluhüte beschimpft und das hat sich viel mehr noch rausgestellt. Ja, genau. Und dann lass uns doch mal Aluhüte jetzt bauen. Ja? Vielleicht hilft es ja noch. Vielleicht hilft es ja noch. Mal gucken. Du bist Medienkünstler aus Berlin. Du baust verschiedene Sachen. Also was mir im Gedächtnis geblieben ist, sind so riesige Tropfen. Also das sind diese Ortsmarker von Google Maps, die wo immer so ein A oder ein B draufsteht, wenn man sich auf der Karte es anguckt, und die hast du in 7 Meter groß oder so in die Landschaft stellen lassen. Genau, ja, ja, ja. Genau, oder du hast mal auch so mit dieser ganzen Hackerkultur und so weiter gespielt, als du diese Anonymous-Maske, die von Guy Fawkes selber gemacht hast, mit, wie war es, mit Plastikdruck? Ja, genau, also mit so einer Tiefziehmaschine konnte man sich selber eine Guy Fawkes-Maske herstellen. Und die war aber durchsichtig. Genau, denn die durchsichtige Version war dann das Kommentar, ja. Genau, der Kommentar dazu. Und einmal hast du auch auf der Republika-Netzkonferenz, da habe ich dich auch dazu interviewt und habe das ausprobiert, eine Tasche genäht für Handys aus einem besonderen Material. Genau, und das ist im Prinzip auch, so, wenn man so will, hier das Follow-up-Projekt dazu. Also die Handytaschen-killyourphone.com, da kann man sich hier auch noch bei mir Stoff besorgen und selber noch so eine Tasche nähen. Wenn man das Handy da reintut, dann ist es tatsächlich abgeschirmt und kann an diesem faradayschen Käfig dann weder senden noch empfangen. Und der Aluhut ist so die Version für uns jetzt, ja. Okay, das ist wie so ein Funkloch für die Hosentasche und der Aluhut ist eher so ein Symbol. Es sind ja hier schon auch viele, da hast du schon lustige Sachen gesehen, also Leute, die hier verkleidet rumlaufen. Ja, wenn man jetzt, ja genau, Leute laufen viel verkleidet rum, haben so auch, ja, die lustigen Schilder entsprechend, also die typischen Dinge, die man hier so sieht. Und ich, genau, die Idee ist, dass Leute kommen und ich möchte alle möglichen, also das ist jetzt ein klassischer Zylinder, wenn man so will, ja, aber ich freue mich auf verrückte Designs, möchte gerne Leute in den nächsten Tagen hier mit crazy Hüten rumlaufen sehen und vielleicht helfen sie ja. Das ist schon ein bisschen sarkastisch, ne? Also man macht sich schon ein bisschen darüber lustig, dass es so einfach wäre, sich gegen Überwachung zu wehren. Die Überwachung, die Edward Snowden, Leaks und so weiter, sind jetzt, glaube ich, bald seit 1,5 Jahren bekannt. Oder? Es ist sogar schon länger? Das war doch mal in einem Frühjahr. Ja, ist schon. Und man merkt richtig, wie die Hackerszene, die dann auf dem Chaos Communication Kongress, der immer im Winter in Hamburg stattfindet, und eben hier auf dem Zeltlager das Ganze reflektiert. Morgen ist auch ein großer Talk von Markus Beckedahl und so weiter. Also genau. Die Netzaktivisten sind hier auf jeden Fall da. Meinst du, die sollten sich noch mehr bemühen oder geht es eher darum, das besser zu... Also sollten die sich noch mehr bemühen, ihr Anliegen, das überwacht wird und so weiter, zu vermitteln? Naja, es ist schon, es geht mir selber ja tatsächlich so, dann, ich schreibe mir auch mit Markus E-Mails und denke dann so, ja, was heißt denn das jetzt? Muss ich so, was, ne? Dann unterhalte ich mich mit Freunden darüber, was ist jetzt auf was auf meinem Computer oder nicht? Also wenn man dann damit anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dann wird man ja total wahnsinnig. Und irgendwie ist es so ein bisschen, ja, natürlich, die Themen sind ja alle da und bleiben ernst. Und gleichzeitig so ist auch wie so Weltuntergangsstimmung, ja, ach, dann lass uns doch jetzt Aluhüte bauen, weil was willst du da machen? Wie viele Trojaner sind da schon drauf bei denen und wer alle, mit dem die sprechen, ja. Also ja. Es ist so, also eigentlich verrückt, ja, wie es sozusagen läuft. Der Medienkünstler Aram Bartol ist zu uns in den Hüwagen gekommen, unser Wohnmobil auf dem Chaos Communication Kongress. Wir Camp, natürlich Zeltlager, Manu. Ein Zeltlager voller Hacker. 5000 Menschen sollen hier noch kommen. Eigentlich geht's erst richtig morgen los. Das ist der Chaos Communication Camp und wir senden heute live bei die Radio Wissen von dort aus einem alten Wohnmobil und Aram Bartol ist immer noch da. Hallo. Ja, hi, hallo. Du hast diesen Aluhut, der so schön scheppert, wenn man drauf rumklopft, gebaut. Jetzt ist das natürlich, wie gesagt, eine bisschen sarkastische Aktion darauf, dass die Menschen immer noch nicht richtig merken, dass sie vielleicht auch abgehört werden und was hier alles passiert. Hier muss man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders wappnen, weil natürlich auch viele Hacker Lust haben, deinen schlecht abgesicherten Computer zu schützen oder so. Aber du hast das ganz elegant gelöst und du bist mit deinen beiden Söhnen, das sind so Jugendliche, bist du da. Genau. Und ihr habt eine Playstation mitgebracht, die kann nicht so leicht gehackt werden. Ja genau, die Playstation 2 haben wir nochmal ausgekramt und so ein Bullauge, also einen alten Fernseher. Und das steht alles bei uns auf dem Campingtisch. Und dann werden nochmal die alten Spiele durchgezockt. Okay. Genau. Das ist auch ein bisschen ganz offline, so ein Jungs-Wochenende, wo ihr mal einfach so abhängen könnt und euch mit dem Computer beschäftigt und trotzdem ein bisschen. Genau, und aber auch die ferngesteuerten Autos dabei sind und dann ist natürlich auch hier Wasser. Und das ist ja das Schöne auf dem Zeppler sozusagen noch das Ganze drumherum und die Leute und hinten werden die Ringe geschlagen von der Tolkien-Ring, den man sich selber machen kann. Was heißt Tolkien-Ring? Ja, der The One-Ring oder so. Ich weiß nicht, wie der Workshop heißt, aber man kann sich dort aus einem Stück Metall tatsächlich einen Ring schlagen, hämmern. Das hört man auch immer regelmäßig auf den Kongressen im Winter, wie wenn irgendwo in die Ecke verbannt. Aber solche so praktische Dinge, ich will mir auch noch einige Workshops angucken, wo sie vielleicht ein bisschen was, Einblicke in leichte Programmierung kriegen, aber auch eben Dinge gebaut werden. Und da gibt es ja immer ziemlich viel. Da gibt es wahnsinnig viel. Ich habe vorhin so Leute gesehen, die so Roboter, so Fußballroboter aufgebaut haben. Das ist hier wie so ein Mecker für Hacker. Und ich glaube, es sind viele Leute da, die eigentlich schon so, Geld verdienen und als Profis, Experten in irgendwelchen Sicherheitsfirmen oder IT-Firmen arbeiten und die dann eben hier so ein bisschen sich ausleben können. Frauen gibt es aber auch ein paar. Also es gibt auch, es ist nicht nur eine reine Männerveranstaltung. Ja, das sind, wir sind ja bei dem Familienbereich oder Familienvillage, da haben unser Zelt aufgeschlagen und das ist eigentlich sehr klassisch Camping, ja. Es kommen ja Leute sehr gut ausgestattet mit, ja, so wie du hier mit den Wohnmobilen, aber auch ganz viel Zubehör. Die Mischung ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Also von einer klassischen Konferenz sozusagen abgesehen, hier campen und alles, was dazu gehört, und dann aber sitzen alle mit dem Laptop vom Zelt. Und das ist schon. Genau, muss man aber Spaß. Nicht. Am wichtigsten sind immer noch die Leute. Ich gucke hier gerade die Liste von Projekten durch. Es gibt auch Leute, die machen was mit DRB, also dieser Technik. Dafür habe ich, auf der man auch uns, die gerade wissen, hören kann, aber auch sowas wie eine Schnitzeljagd soll es hier noch geben. Es gibt hier Coffee-Nerds, Leute, die sich mit Kaffee ganz viel beschäftigen. Dann Bubble Wrap Lounge. Was ist Bubble Wrap? Weißt du, was das ist? Das ist die Knisterfolie, die man so Die machen irgendwas mit, mit Knisterfolie. Dead Tree Lovers, also Leute, die irgendwie Bücher tauschen. Es gibt eine Eisenbahnstrecke, die einmal außen rumläuft. Genau, es gibt Leute, ja, was die mit Bitcoin machen. Und jetzt bin ich immer noch bei dem Buchstaben E. Leute, die irgendwas mit blinkenden Lichtern machen. Es gibt eine Station, wo man seine Drohne, seinen Quadrocopter machen kann. Dann gibt es Leute, die bauen einen Pizzaofen. Also hier gibt es richtig wahnsinnig viele Themen. Und wir werden bei einer Stunde Netzbasteln hier noch ganz schön viel berichten können oder könnten, wenn aber die Sendung nicht jetzt auch gleich langsam vorbei wäre. Ich halte morgen auch noch einen Vortrag übrigens, den kann man sich auch noch anhören. Du machst du auch einen Vortrag oder nur einen Workshop? Den Vortrag nicht, aber es gibt eben diesen Workshop mit den Hüten, das werde ich dann irgendwann auch mal jetzt mir überlegen, ob ich das, ja, wann in den nächsten 2-3 Tagen mal einen Tag lang den Tisch aufstelle und dann nochmal die Werbetrommel vorher rühre, das auch nochmal hier eintragen ins Wiki. Und freue mich dann, wenn Leute kreativ mit Salatschüsseln etc. auf dem Kopf rumlaufen. Vorbeikommen kann man nicht mehr so leicht, weil der Camp ist ziemlich ausverkauft. Es soll eventuell noch Tageskarten geben. Ansonsten gibt es auch sehr viele von den Vorträgen und ansonsten auch Bilder und so weiter natürlich im Netz. Und da findet ihr uns auch eine Stunde Netzbasteln. Das war die, ich glaube, 36. Ausgabe am 12. August 2015. Die Sendung könnt ihr nachhören auf dradiowissen.de. Ihr könnt uns schreiben über Twitter, Netzbasteln, so heißen wir auch bei Facebook. Da findet ihr heute nicht so wahnsinnig viele Fotos, weil es ein bisschen dunkel wird hier gerade im Wohnmobil. Ja, ja. Aber dafür wird es draußen gerade umso spannender. Morgen um 8.05 Uhr rede ich nochmal bei DRadio Wissen hier über den Camp. Und am Samstag um 13 Uhr findet ihr bei unseren Kollegen vom Deutschlandradio Kultur. Bei der Sendung Breitband gibt es nochmal eine ganze Stunde, wo wir auch hier uns auf dem Camp rumtreiben und hiervon berichten. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Vorbeikommen, vielen Dank, Aram. Ja, ja. Das ist dein toller Aluhut. Immer schön aufpassen, dass einen nicht zu viele Funkfrequenzen treffen. Ja, der vielen schützt Dank mich jetzt, ja, auch an die Technik, an alle, die uns möglich gemacht haben, dass wir hier aus einem Wohnmobil einfach so mit einem einfachen Kabel senden konnten, an die Schalträume und an die Techniker. Viele Grüße aus, wie heißt es hier eigentlich nochmal? Mildenberg. Mildenberg, der Ziegeleipark im Norden von Berlin. Tschüss, sagt Moritz Metz. Vielen Dank fürs Zuhören. D-Radio Wissen.